50 languages. 46. 46. In der Diskothek. In der Diskothek. Ist dieser Platz hier frei? Ist der Platz hier frei? Darf ich mich zu Ihnen setzen? Darf ich mich zu Ihnen setzen? Gern. Gern. Wie finden Sie die Musik? Wie finden Sie die Musik? Ein bisschen zu laut. Ein bisschen zu laut. Aber die Band spielt ganz gut. Aber die Band spielt ganz gut. Sind Sie öfter hier? Sind Sie öfter hier? Nein, das ist das erste Mal. Nein, das ist das erste Mal. Ich war noch nie hier. Ich war noch nie hier. Tanzen Sie? Tanzen Sie? Später vielleicht. Später vielleicht. Ich kann nicht so gut tanzen. Ich kann nicht so gut tanzen. Das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Ich zeige es Ihnen. Ich zeige es Ihnen. Nein, lieber ein anderes Mal. Nein, lieber ein anderes Mal. Warten Sie auf jemand? Warten Sie auf jemand? Ja, auf meinen Freund. Ja, auf meinen Freund. Da hinten kommt er ja. Da hinten kommt er ja.